Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Erich Kästner, Stiller Besuch. Jüngst war seine Mutter zu Besuch, doch sie konnte nur 2 Tage bleiben. Und sie müsse Ansichtskarten schreiben, und er las in einem dicken Buch. Freilich war er nicht sehr aufmerksam. Er betrachtete die Autobusse und die goldenen Pavillons am Flusse und den Dampfer, der vorüberschwamm. Seine Mutter hielt den Kopf gesenkt. Und sie schrieb gerade an den Vater, »Heute Abend gehen wir ins Theater. Erich kriegte 2 Billets geschenkt.« Und er tat, als ob er fleißig las. Doch er sah die Nähe und die Ferne, sah den Himmel und 10.000 Sterne und die alte Frau, die drunter saß. Einsam saß sie neben ihrem Sohn, leise lächelnd, ohne es zu wissen. Stadt und Sterne wirkten wie Kulissen, und der Wirtshausstuhl war wie ein Thron. Ihn ergriff das Bild, er blickte fort. »Wenn sie mir schreibt«, musste er so denken, »wird sie ihren Kopf genauso senken.« Und dann las er und verstand kein Wort. Seine Mutter saß am Tisch und schrieb, ernsthaft drückte sie an ihrer Brille und die Feder kratzte in der Stille. Und er dachte, Gott, hab ich sie lieb. Sophia Herding aus Schweden, Sitting Still. Sitzt ihr auch still? Gleich gibt es mehr Lyrik auf Radio Marabu nach den Slaves, Hypnotized. Reality. auf Radio Marabu von Andreas Hede, der demnächst auch hier im Interview zu hören ist. Aus aktuellem Anlass Bye Bye Amerika. Jetzt klotz nicht so verbiestert, jetzt bist halt auch du Vergangenheit. Klopf dir lieber auf die Schulter und sag, es war eine schöne Zeit. So, jetzt geh erstmal zum Doktor für die Psyche und den Leib. Ein paar Jahre so am Tropf zu hängen, ist auch ein netter Zeitvertreib. Bye Bye Amerika, wir brauchen dich nicht mehr. Du bist zu geliftet, zu fett, zu alt. Hirn und Geldbeutel sind leer. Bye Bye Amerika, geh dir selber mal auf den Keks. Es ist mir egal, wer dich gerade bescheißt. Wir sind doch selber zu uns unterwegs. Spiel du am Genmais, wir am Phallus. Rate mal, was geiler ist. Pöbel mit Putin gegen Schwule. Doch verschone uns mit diesem Mist. Nimm dein Öl, nimm deine Waffen und deine Popstars mit ins Bett. Und ein paar Pornos zum Begaffen. Tja, wärst du jung, hättest du es jetzt nett. Bye bye Amerika, wir brauchen dich nicht mehr. Du bist zu geliftet, zu fett, zu alt. Hirn und Geldbeutel sind leer. Bye bye Amerika, geh dir mal selber auf den Keks. Es ist mir egal, wer dich gerade bescheißt. Wir sind noch selber zu uns unterwegs. Deine Neurosen sind gewuchert, wie deine Macht und auch dein Wahn. Kannst nicht mehr lieben, kannst nichts gönnen. Ich gönn dir deine letzte Bahn. Bei dir sind so viele geile Typen mit richtig gutem Rock'n'Roll im Arsch. Vielleicht sind's für dich die besten Ärzte. Vielleicht blasen die dir mal den Marsch. Bye bye Amerika. Wir brauchen dich nicht mehr. Du bist zu geliftet, zu fett, zu alt. Hirn und Geldbeutel sind leer. Bye bye Amerika. Geh dir mal selber auf den Sack. Es ist mir egal, wer dich gerade bescheißt. Ob Donald Trump oder Hillary Duck. Wir wissen nun, es ist Donald Trump. Nun auf zu britischer Lyrik. William Shakespeare bei Radio Marabu. Die 154 Sonette von William Shakespeare, Teil 2. Man sollte die Sonette nicht als Liebesgedichte im einfachen modernen Sinn betrachten. Sie befinden sich doch innerhalb eines spezifischen lyrischen Diskurses. Dies ist ein lyrisches Sprechen, das sich dem mittelalterlichen Minnegesang vergleichbar im gesellschaftlichen Raum abspielt und nicht in der Intimität zweier Liebender. Der angeredete junge Mann ist Projektion eines Liebesideals, nicht eines Einzelnen. No longer mourn for me when I am dead. Then you shall hear the surly, sullen bell give warning to the world that I am fled from this vile world, with vilest worms to dwell. Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it. For I love you so, that I in your sweet thoughts would be forgot. If thinking on me then should make you woe. Oh, if, I say, you look upon this verse, when I, perhaps, compounded am with clay, do not so much as my poor name rehearse, but let your love, even with my life, decay. Lest the wise world should look into your moan, and mock you with me, after I am gone. Die Sprache der Shakespeare'schen Sonette ist leichter und zugleich schwieriger, als man auf den ersten Blick meint. Das moderne Englisch reicht zumeist nicht aus. Und selbst wenn man gern hin und her überlegt und rätselt, stellt der Anspielungsreichtum des elisabethanischen Englisch eine Herausforderung dar. Zudem mangelt es sicherlich oft an Kenntnissen über die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse sowie über die Situation des Dichters. Und auch die strenge Sonnetform mag den Dichter, abgesehen von der Möglichkeit, sich auf die gewünschte Aussage zu konzentrieren, zu mancher Wendung und ungewohntem Satzbau veranlasst haben, die er ohne diese Formvorgabe nicht gewählt hätte. Trotzdem kann man sie durch ein wenig Hintergrundrecherche besser einordnen und begreifen. O thou, my lovely boy, who in thy power dost hold time's fickle glass, his sickle hour, who hast by waning grown, and therein show'st thy lover's withering, as thy sweet self grow'st. If nature, sovereign mistress over rack, as thou goest onwards still will pluck thee back, she keeps thee to this purpose, that her skill may time disgrace and wretched minute kill. Yet fear her, O thou minion of her pleasure, she may detain but not still keep her treasure. Her audit, though delayed, answered must be, and her quietus is to render thee. Aber ganz gleich, ob man ein Sonnet nach dem anderen liest und zu ergründen sucht oder sich einfach das eine oder andere herauspickt und vor inhaltlichen Rätseln steht. Die Beschäftigung mit diesen Kunstwerken ist in jeder Hinsicht ein sprachlicher Gewinn. That time of year thou mayst in me behold, when yellow leaves, or none, or few, do hang upon those boughs which shake against the cold, bare ruined choirs, where late the sweet birds sang. In me thou seest the twilight of such day as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away, death's second self that seals up all in rest. In me thou seest the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. This thou perceivest, which makes thy love more strong, to love that well which thou must leave ere long. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. But in the wild. Dead Alive, die Shins, davor Norah Jones mit ihrer aktuellen Single und jetzt Musik aus Deutschland, die Paradoxen, danach Heart of Blues aus Dresden. Listen to my enchanted song, some forbidden sounds, strange and rare, and your supposition may be wrong, it will turn. gotta rearrange us. Everything that we never had. Challenge. Sehr schön, aus Dresden, Heart of Blues. Die nächste halbe Stunde wird tanzbar. Gerald G. aus Hamburg ist im Interview. Jetzt geht's aber erstmal zur Klassik. Marabou Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Regula Mühlemann, Mozart Arias, bei Sony Classical am 7. Oktober 2016 erschienen. Die Sopranistin Regula Mühlemann hat einen Exklusivvertrag bei Sony Classical inne. Für ihre erste CD bei ihrem Label hat die Schweizerin nun mit dem Kammerorchester Basel Arien von Wolfgang Amadeus Mozart aufgenommen. Regula Mühlemann wurde 1986 im schweizerischen Adligenswil geboren. Die Sopranistin studierte klassischen Gesang bei Professorin Barbara Locher an der Hochschule für Musik in Luzern und graduierte 2010 mit Auszeichnung und Bestnote als Master of Arts. Trotz ihrer noch jungen Karriere sang sie bereits an einer Vielzahl großer Opernhäuser in Paris, Wien oder Zürich. In der Spielzeit 2010-11 gehörte sie dem Ensemble des Luzerner Theaters an. Sie war dort unter anderem in Mozarts Zauberflöte als Papagena zu erleben. Im Dezember 2011 sang Hünemann an der Oper Zürich die Giannetta in Donizettis Elisir d'Amore an der Seite von Rolando Villazon. Bei den Salzburger Festspielen 2012 sang sie die Papagena in Peter von Winters Das Labyrinth. An Mozart fasziniere sie laut Booklet seine tiefe Menschenkenntnis und dass er einem immer exakt zeigt, wo man steht, stimmlich und auch als Mensch. Fakt ist, die junge Schweizerin Mühlemann liefert mit diesen Aufnahmen ein überaus schönes Debütalbum ab, gespickt mit wundervollen Mozartschen Melodien. Faszinierend ihre glockenreine, helle und leuchtende Stimme. Cabbage besingen den Kapitalismus auf Radio Marabu. Guitar X, die beste neue Musik der Woche mit mir, Marcel Fischer. Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Breakfast von Jets Kate Tempest. Now look here, in the house opposite. Black gateposts with a concrete frog squatting on top of it. Through the hallway. Ancient wallpaper, nicotine gold. Up the stairs, rickety, loaded with history. Here, in the top flat. Flowers on the windowsill, little breeze fluttering the petals as they stare out at the city streets. Gemma is awake. What woke her? Open eyes, street lights float slowly through broken blinds. She watches as the light plays across the tattered carpet. And she holds herself tight in the room's half darkness. It's cold. She wedges her hands underneath her armpits. It's 4:18, and Gemma's thinking. Before I was an adult, I was a little wreck. Peddling whatever I could get my grubby mitts on. Ketamine for breakfast, bad girls for drinking with. I gave them puppy dog eyes for the acid on their fingertips. Heads in the basement, lips without faces, getting feisty. Half-baked in the bakery, eating pastries. Desperate for a body who could save me. But I never really wanted what they gave me. Always wanted something else, sweating in the dull queue. Spitting like a villain in the pantomime. Old shoes, bad teeth, drinking in the rain with my ghost. Sitting in the back of the class, comatose. Villains on my back in the dark, hold me close. But you never held, I did some things I swore I'd never tell. That night you tried to kill me, run me down with your car in the snow. I didn't realize how far you would go. Every day I live, lives in the day I wake up. And my dreams are all screaming of fuck. But I'm fine now, something remains, it's still pulling me. Yeah, my future is bright, but my past trying to ruin me. Tried to change it, but I know. If you're good to me, I will let you go. Tried to fight it, but I'm sure. If you're bad to me, I will like you more. Some things when I was young that made me who I would become. I feel them with me every day, cause if you try and run away, they run beside you pace for pace. Trip you up and drag your face through the mud of every waste. A chance in every bitter taste. Heart is sprayed up with the names of all my friends who lost their way. Doesn't change, it all remains. It takes my strength and gives me shame. All I want is someone great to make me everything I ain't. But the only ones for me are the ones that shouldn't be. Even though I'm doing good, I'm working hard, my work is strong. Might be fun just for a while to go back where my hurt is from. Rinse myself to emptiness and push my body close to anybody who can recognize the presence of my ghost. Tried to change it, but I know. If you're good to me, I will let you go. Tried to fight it, but I'm sure. If you're bad to me, I will like you more. Tried to change it, but I know. If you're good to me, I will let you go. Tried to fight it, but I'm sure. If you're bad to me, I will like you more. And I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it looked like love to me. And they look up to me. And I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Face, straight up to my face. I've been down so long it looked like love to me. And they look up to me. And I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Drake aus Toronto und bei MTV mit einigen Preisen versehen. The Weeknd, Starboy, hier zusammen mit Daft Punk, Gerald G aus Hamburg, gleich im Interview. I'm tryna put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Lily point two just to hurt you, All red lamp just to tease you, None of these toys on lease to, Made your whole year in a week to, Main bitch out of your league to, Side bitch out of your league to, House of ones you need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, Cut that ivory into skinny pieces, Now she clean up with her face, but I love my face, You talking money, need a hearing aid, You talking about me, I don't feel shade, Switch on my side, like the penny lane, I'm a motherfucking starboy, Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Only heaven can never save me. Send a mighty angel down before I end up in this ground. Only heaven can ever save me. Feels like hell out on these streets. I need you more than you need me. Only heaven can ever save me. Only heaven. Molotov quality cause in controversy. Oh, it's so odd to see. Oh, it's so novelty. So we send love to the French. The excuse of my French. I'm so spent with this hard, hard currency. Currently running through my vein, most rancid. The ever active, non-play acted. Race carded abuse under my black skin. They don't wanna hear about poor me. So I laced the lines in what the scorn did. With a twisted look taking philosophical view. Here's what we gonna do with much regard to the poet with the license, the senses enlightened. Just the type to come and entice things with raw brute force. Drawn from the infinite, the raw brute force. Born of the infinite, infinitely, infinite free. Only heaven can never save me. Send a mighty angel down before I end up in this ground. Only heaven can never save me. Feels like hell out on these streets. I need you more than you need me. Only heaven can never save me. Tangent, crazy with that bandwidth. We cannot stand it. We're looking for the standing. We're upstanding, but here with more standards. Them innovations, they sent from the godly. Dance and fill the jazz with my bad bill. And just because he works with the Holy Ghost, it really don't mean you won't put a hole in those. Tough talk don't mean a heap of shit, but I've seen a tough time and seen some mean shit now. Nowadays I'm keen to work the angles. The devil works from each and every angle. And as the anger sets, it entangles. Bearing in mind that we convert the energy, replenish the chi and move more freely. Rejoicing in the voice, rejoicing in the freedom, rejoicing in the voice. Rejoicing in the freeness. Aus den 80er Jahren Cold Cats sind zurück. Only Heaven zusammen mit Roots Maneuver. Gerald G., eine Produktion von Terry B. hier aus Hamburg, gleich im Interview. Radio Marabu. Seit 1984 im Äther. Das ist Radio Marabu und es gibt einen aktuellen House-Track, den wir regelmäßig rauf und runter spielen. Your Body is a Murder. Der Künstler ist am Telefon. Gerald G. aus Hamburg. Servus Hamburg. Hi, Grüße. Ich frage dich, was kannst du uns zu deiner Platte erzählen? Zu meiner neuen aktuellen Platte, Your Body is a Murder. Ja, ist ehrlich gesagt eine sehr interessante Geschichte. Der Song entstand vor knapp 2 Jahren schon. Wie das so meistens ist, man ist im Studio, nimmt einige Sachen auf und irgendwann nach einigen Monaten habe ich so einiges zusammengesammelt und mache jetzt nochmal durch und filtert dann so die guten und die schlechten raus oder die halt nochmal bearbeitet werden mussten. Und Your Body is a Murder ist einer der Tracks gewesen, wo wir also im Team dann alle echt zusammen gesagt haben, das könnte was werden, haben den Song dann nochmal zu 2, 3 Produzenten geschickt, die einfach nochmal ein bisschen was rüberspielen und hier und da in den Ecken nochmal ein bisschen was verändern. Und letztendlich, ich glaube, das Ganze hat, wie gesagt, 2 Jahre gedauert, bis der Check sich dann so angehört hat, wie er sich jetzt anhört letztendlich. Und da waren uns aber dann auch wieder alle einig und haben gesagt, das ist auf jeden Fall einer der Checks, womit wir versuchen wollen, das Projekt Jersey an den Mann zu bringen. Und haben dann auch zügig ein Plattenlabel aus den USA gefunden, das ist Carillion Music, eine sehr bekannte Plattenfirma, gerade im House-Dance-Bereich. Die haben in den letzten Jahren sehr viele Hits gehabt und so einiges in den Top 10, in den Top 20 da. Und wurden dann auch von denen gesigned und sind jetzt am 27. September mit dem Song rausgekommen und sind damit so unterwegs, wie wir jetzt gerade sind. Auf dem Weg in die Charts. Bitte erzähl etwas über deine musikalische Laufbahn bis jetzt. Klar, meine musikalische Laufbahn, ich bin Sänger bei Tag 1, sage ich immer mehr oder weniger dazu. Hab dann irgendwann in Jungen mit 10, 11 Jahren habe ich angefangen, meine erste Boyband in Anführungsstrichen sozusagen zu haben. Und wir sind dann auch 2, 3 Jahre zusammen unterwegs gewesen, haben ein bisschen was gemacht. Dann gab es nochmal einen Nummernwechsel zu einer anderen Boyband, mit der ich dann auch 2, 3 Jahre gewesen bin. Und irgendwann bin ich dann auf die Cherry B gestoßen, die euch sicherlich auch was sagt. Von Tua Visa, Ulalala. Genau, von Tua Visa, Ulalala, ganz genau, den Superhit, den sie damals hatten, welcher ja immer noch einer ist. Ja, und sie hat mich ehrlich gesagt letztendlich so auf den Weg gebracht, wo ich immer hin wollte und hat mir dann auch sehr viel geholfen, hatte sehr viele Kontakte, mit denen sie mich dann zusammengebracht hat. Ich bin währenddessen natürlich fleißig immer in Schule gewesen, habe aufgenommen und so einiges mit dazugelernt. Ja, arbeite jetzt, wenn ich mal ehrlich bin, ich glaube so knapp 10 Jahre mit der Terry zusammen. Und sie ist auch zum größten Teil für den Hit Your Body is a Murder verantwortlich, Co-Produzentin, Co-Songwriterin. Und ja, das ist so meine Laufbahn gewesen. Gerald G. auf Radio Marabu für das tanzende Bein im Volke. Nun, Your Body is a Murder. You should be in jail, cause your body is a murder. You should be in jail, cause you're killing me. You should be in jail, cause your body is a murder. A murder, it's killing me. You got that look like a coke bottle, sexy. I can't believe my eyes. Girl, you make me explode with these emotions. I want you by my side. This heat you bring, you got me on fire. Fire, fire, yeah, yeah. Murder, a murder, a murder, it's killing. body is a murder. You should be in jail, cause you're killing me. Gerald G, Your Body is a Murder auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Und hier noch die neue Single von Jason Status zusammen mit Tom Grennan. All Goes Wrong. Radio Marabu. Would you take a bullet? Would you buy a gun? I fall onto my knees and yes, the war's already won. So please don't take me for no fool. Spend a lifetime in your shoes. Now I'm walking, yes, I'm walking through the fire. I'll keep burning on. Well, I'll hold myself together when it all goes wrong. The fires, they keep burning on. Well, I'll hold myself together when it all goes wrong. Gloves off, we're finished. You better hand that feast. I nurse your battle scars, but you leave my heart to bleed. So please don't take me for no fool. I spent a lifetime in your shoes. Now I'm walking, now I'm walking through the fire. I'll keep burning on. Well, I'll hold myself together. When it all goes wrong. When it all goes wrong. When it all goes wrong. I'll take my time, I'll keep on holding on. When it all goes wrong. When it all goes wrong. Oh, oh. When it all goes wrong. I'll pull myself together, keep on holding on. Cause I try to take my place. Playing the same old games, but remember, but remember. Keep on holding on.